Und nun die Reihe Heimat und Welt. In unserer Sendung geht es diesmal um den Zusammenhang zwischen Massentierhaltung und Nahrungsreserven. Unser täglich Fleisch. Bin ich dran? Ja, also ich brauche ein paar Schweineschnitzel, nicht zu fett. Ja, die doch, die sehen gut aus. Können Sie mir drei davon abwiegen? Anfang 1980. Tausende von Hausfrauen, die in westdeutschen Supermärkten ihre tägliche Fleischration einkaufen, wurden ungewollt und unwissentlich in einen Kriminalfall verwickelt. Als zahlende Opfer. Die Kripo berichtete an die zuständige Staatsanwaltschaft: Betrifft Mastbetrieb XY. Ermittlung wegen des Verdachts auf Verabreichung von Diethylstilbestrol. Tatbestand. Anlässlich einer Notschlachtung in oben genanntem Betrieb wurde vom zuständigen Amtstierarzt festgestellt, dass sich im Fleisch des betreffenden Kalbes erhebliche Mengen des verbotenen Masthilfemittels Diethylstilbestrol abgelagert hatten. Dieses Masthilfemittel ist unter der Hand sehr beliebt, weil es 15% mehr Fleischzuwachs bei gleichem Futteraufwand bringt, gehört aber wegen seiner nachgewiesenen krebsauslösenden Wirkung auf die Liste der durch Gesetz verbotenen Präparate. Aufgrund des Befundes wurden bei sämtlichen 119 Kälbern des oben genannten Betriebes Proben entnommen und zwecks Untersuchung in das Labor des Veterinäruntersuchungsamtes geschafft. Der Viehbestand wurde bis auf Weiteres für den Markt gesperrt. Noch bevor der Nachweis vorlag, dass bei fast allen Tieren Diethylstilbestrol verbotswidrig gefüttert oder gespritzt worden war, sind die beschlagnahmten Kälber in aller Heimlichkeit einem Schlachthof in Nordrhein-Westfalen zugeführt worden. Eine Ermittlung über diesen Punkt hinaus war nicht möglich. Und die Moral von der Geschichte? Sie wird sichtbar, sobald man diesen Kriminalfall einordnet in seinen weltweiten Zusammenhang, der überschrieben ist mit der Schlagzeile Nahrung für 4,5 Milliarden Menschen. Zitat aus einem deutschen Lesebuch des Jahres 1951. Frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht, macht sich der Bauer ans Werk. Er spannt seine beiden Pferde an und fährt mit ihnen aufs Feld. Zu tun gibt es dort immer für ihn. Mal wollen die Äcker gepflügt sein, mal die Kartoffeln gehackt. Und auch das rechtzeitige Düngen ist wichtig. Heute ist Mahdtag. Das taufrische Gras schneidet sich am besten. Bauer und Knecht nehmen die frisch geschärften Sensen vom Wagen. Auf dem Hof füttert derweilen die Bäuerin das Vieh. Die Kühe sind zwar draußen auf der Weide, solange das Wetter das zulässt, aber Schweine und Hühnervolk bedürfen des Futters. Put, put, put, put, put, put, meine lieben Hühnerchen, put, put, put, put, put, put. Das war einmal. Die derart geschilderte idyllische Landwirtschaft gehört der Vergangenheit an. Industrialisierung heißt heute die Parole, auch für die Landwirtschaft. Denn nur der bäuerliche Betrieb, der zu rationalisieren versteht, überlebt. Das ist der eine Hintergrund der Massentierhaltung. Der andere wird mehr oder weniger regelmäßig in Momentaufnahmen bei den Vereinten Nationen verdeutlicht. Sie zeigen: Eine Erde mit Millionen hungernder oder gar verhungernder Männer, Frauen und Kinder. Eine Erde, auf der inzwischen täglich 1 Milliarde Dollar für Rüstungszwecke ausgegeben wird, auf der aber rund 1 Milliarde Menschen täglich mit knapp 1 Mark auskommen müssen. Eine Erde, auf der 70% der Bevölkerung nur 30% des Welteinkommens erhalten. Die Weltnahrungsmittelproduktion müsste, Studien der Vereinten Nationen zufolge, jährlich um 3,6-4% steigen, um mit der Bevölkerungsexplosion Schritt zu halten. Jedoch, die Erde ist so groß oder so klein, wie sie von Anbeginn war. Und so ist der Hunger auf unserem Planeten eine Realität. Betroffen sind davon die Länder der dritten Welt. Warum? Liegt es an der sich dort konzentrierenden Menschenmasse? Das ist nur teilweise richtig, wie farbige Bevölkerungspolitiker erklären. Nur wenige Länder der dritten Welt sind dicht besiedelt. Indien, Pakistan, Ceylon, die Dominikanische Republik und 1 oder 2 mehr. Aber keines dieser Länder weist eine Bevölkerungsdichte von mehr als 173 Einwohner pro Quadratkilometer auf. Und doch bezeichnet man Länder wie Holland, wo 373 Einwohner auf den Quadratkilometer entfallen, nicht als übervölkert, während man bei Ländern wie Venezuela mit nur 10 Einwohnern pro Quadratkilometer von einem Bevölkerungsproblem spricht. In Holland gibt es keine hungernden Menschen. Richtig, in Holland gibt es keine hungernden Menschen, weil Holland als entwickeltes Land es sich leisten kann, auf einem Quadratkilometer 373 Menschen leben zu lassen, im Zustand der Sattheit. Und nicht nur dies. Holland ist darüber hinaus ein landwirtschaftliches Exportland. Holländische Masthühner, um nur einen Artikel herauszugreifen, werden versandt in alle Welt. Zu dieser Art der Fleischerzeugung, die es natürlich genauso bei uns in der Bundesrepublik gibt, merkte das Magazin Stern an. Auf jedem Beutel ist zu lesen, aus bäuerlichen Mästereien. Hinten drauf ist ein Fachwerkbauernhaus, das auf einer grünen Wiese steht und bunte Geranien vor den Fenstern hat. So ein Haus und so eine Wiese hat der Vogel in der Tüte freilich nie gesehen. Genauso wenig wie die rund 220 Millionen Artgenossen, die Jahr für Jahr in dem Dutzend westdeutscher Großschlachtbetriebe ihr Leben lassen. Eigentlich müsste in unseren Breiten das Vaterunser umgeschrieben werden. Denn Korn, das tägliche Brot, um das im Vaterunser gebetet wird, spielt in der Bundesrepublik mehr und mehr eine untergeordnete Rolle. Der Getreideverbrauch ist rückläufig. Gestiegen hingegen ist der Fleischkonsum. 1939 betrug der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch 53 Kilo. Gegenwärtig liegt er bei 90 Kilo. Aus dem biblischen täglich Brot ist bei uns längst ein täglich Fleisch geworden. Die Massentierhaltung macht das möglich. Massentierhaltung galt anfangs als eine Art Zauberwort. Nach Meinung der Produzenten war es eine machtvolle Waffe gegen das Gespenst des Hungers. Daran ist zumindest eins richtig. Gemessen am Einkommen des Einzelnen war Fleisch in Deutschland noch nie so billig wie heute. Arbeiterdichter haben es oft beschrieben. Noch in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts galt für die arbeitende Bevölkerung der großen Städte Fleisch als fast unerschwinglicher Luxus. Nur sonntags kam ein Braten auf den Tisch. Und auch das keineswegs überall und immer. Und heute? Fleisch ist längst zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Ein Essen ohne Fleisch, so weit sind wir mittlerweile, gilt nicht mehr als vollständige Mahlzeit. Fleisch, billiges Fleisch von Schweinen, Kälbern, Hühnern und Enten, das ist heute ein Industrieprodukt. Der westlichen Welt scheint das Unmögliche gelungen zu sein, auf immer weniger Raum ständig mehr Nahrung zu produzieren. So scheint es auf den ersten Blick. Wie es damit in Wahrheit aussieht, darüber wird noch zu sprechen sein. Tja, Herr Gerdes, 130.000 Mark, die Sie da aufnehmen wollen, das ist eine Menge Geld. Ich habe mir die Bilanz Ihres Hofes mal vorlegen lassen. Also ehrlich gesagt, das ist nicht toll. Seit 4 Jahren rückläufig. Weil mein Vater die Sache nicht richtig angepackt hat, Herr Direktor. Na schön, da waren die neuen Maschinen. Aber im Prinzip lief doch alles wie gehabt. Über 20 Kühe im Stall sind wir nie hinausgekommen. Der Hof ist auch nicht gerade günstig gelegen. Diese Äcker da hinter dem Fluss. Sie kommen weg. Was? Sie sind dabei, Äcker abzustoßen und wollen trotzdem Geld aufnehmen? Herr Direktor, sehen Sie, was uns vorschwebt, meiner Frau und mir, das sind Kälber. Kälbermast im Großen. So eine Art Kälberfabrik. Fabrik? Abnehmer für das Fleisch wären schon vorhanden. Ach, Sie wollen sich also umstellen? Total umstellen, Herr Direktor. Wir haben da so an etwa 500 Kälber gedacht für den Anfang. Und alles möglichst vollautomatisch. Ja, das kostet natürlich eine Kleinigkeit. Aber nachher, wenn die Sache erstmal richtig läuft, braucht man so gut wie keine Arbeitskräfte. Tja, Herr Gerdes. Na, dann lassen Sie doch mal sehen, wie Sie sich das im Einzelnen vorgestellt haben. Ein Zug der Zeit. Auch bislang kapitalschwache Höfe werden durch die Umstellung auf Massentierhaltung wieder attraktiv und leistungsfähig. Der Bauer mausert sich zum Unternehmer. Und was meint die Hausfrau zum Angebot auf dem Fleischmarkt? Obwohl ich mein Wirtschaftsgeld genau einteilen muss. Bei einer vierköpfigen Familie kann sich bei uns keiner beklagen. Fleisch gibt's fast immer. Man muss sich als Hausfrau einfach umsehen, was so an preiswertem Fleisch gerade auf dem Markt ist. In der letzten Zeit sind es die Hühner. Preiswertes Fleisch, dank der Massentierhaltung. Doch preiswert kann die Massentierhaltung nur sein, wenn sie mit möglichst geringem Aufwand betrieben wird. Am teuersten ist und bleibt auch hier die menschliche Arbeitskraft. Wo nur irgend möglich, wird automatisiert. So kalkuliert man für die Versorgung von 5000 Legehennen pro Tag lediglich 5 bis 6 Stunden Arbeit. Vom Bauern zusätzlich benötigte Arbeitskräfte? Null. Noch weniger aufwendig ist die Aufzucht von Brathähnchen. Auf 4000 bis 5000 Tiere entfallen am Tag 2,5 Arbeitsstunden. Mithin kann eine einzige Arbeitskraft bis zu 20.000 Hähnchen versorgen. Vom Bauern zusätzlich benötigte Arbeitskräfte? Null. Und es funktioniert. Zwei von drei Eiern, die heute in der Bundesrepublik gekauft werden, stammen nicht vom Hühnerhof, sondern aus der Legefabrik. Und in über 2000 Mastbetrieben werden jährlich die schon erwähnten 220 Millionen Hähnchen herangezogen und geschlachtet. Letzteres im wahrsten Sinn am laufenden Band. Noch einmal die Hausfrau. Ich glaube nicht, dass es da spürbare Unterschiede gibt zwischen einem Hähnchen vom Hühnerhof und einem Hähnchen aus einem Mastbetrieb. Ich nehme das, was preiswerter ist. Ich weiß gar nicht, was manche Leute dagegen haben. Das Fleisch ist doch gut und zart. Eher möchte ich schon sagen, auf diese Hähnchen aus den Betrieben ist wenigstens Verlass. Da ist die Qualität immer gleichbleibend. Und ein deutsches Institut für Marktforschung befragte unlängst die Haushalte. Die Frage lautete, wären Sie bereit, für ein Stück Fleisch mehr zu zahlen, wenn dies garantiert aus keinem Mastbetrieb stammte? Hier drei Antworten, die sich als typisch herausstellten. Nein, warum sollte ich? Vielleicht, aber ich mache mir darüber keine Gedanken. Nein. Das Fleisch ist doch in Ordnung. Um die letzte Antwort als Stichwort aufzugreifen, so in Ordnung, wie viele denken und hoffen, ist das preiswerte Fleisch aus der Massentierhaltung nicht. Wieso? Was ist los? In allen Massentierhaltungen muss ständig mit dem Ausbruch von Krankheiten gerechnet werden. Nun, dagegen lässt sich etwas tun. Massenvorbeugung gegen Massenerkrankungen. In der Tat, dies wird sogar gefordert, denn, so einst Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertl, es steht fest, dass in großen Tierbeständen eine Behandlung des Einzeltieres mit Medikamenten nicht praktikabel ist und dass nur durch die gleichzeitige Verabfolgung von geeigneten Arzneistoffen an alle Tiere eines Bestandes, in dem eine Krankheit festgestellt wird oder ihr Ausbruch befürchtet werden muss, zum gewünschten Erfolg führen kann. Die Folge? Man mischt Antibiotika, das heißt penicillinartige Medikamente, unter das Futter. Und das geschieht Tag ein, Tag aus. Professor Bernhard Grzimek warnte schon vor Jahren. Die an die Tiere verfütterten Antibiotika heilen Ansteckungskrankheiten und beugen ihnen vor. Kleine Mengen steigern außerdem das Wachstum und die Futterverwertung. Jedoch, die Rückstände von Penicillin und artverwandten Antibiotika fördern das Entstehen von Krankheitsbakterien, die widerstandsfähig gegen diese Mittel sind. Das ist ein großes Problem. Für Patienten, die man später bei ernsthaften Erkrankungen mit Antibiotika behandeln will, kann das sehr gefährlich werden. Aber was tun? Massentierhaltung ohne Vorbeugung durch Medikamente ist nicht möglich. Also darauf verzichten. Aber das Fleisch wird gebraucht. Europas Weideflächen sind für eine Tierzucht alter Art längst nicht mehr ausreichend. Und so balanciert man denn auf dem schmalen Grat zwischen zwei Übeln. Die Frage ist nur, wie lange das gut gehen kann. Im Mai 1980 veröffentlichte der Deutsche Depeschendienst unter der Überschrift Pharmaka im Futterdruck einen alarmierenden Bericht. Hormone und Antibiotika, dem Vieh oft hemmungslos von Mästern und Züchtern gespritzt, haben inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass die Gesundheit der Verbraucher ernsthaft in Gefahr ist. Und? Ohne auf die vom Produzenten vorgeschriebenen Abbauzeiten zu achten, werden die Tiere oftmals noch wenige Stunden vor dem Transport ins Schlachthaus mit einer Dosis Beruhigungsmittel sanft gemacht. Der Kunde, der sich einen Tag später den Kalbsbraten beim Metzger besorgt, läuft Gefahr, nach dem Verzehr einzuschlummern, wenn ihm nichts Schlimmeres passiert und er zusätzlich noch einen Penicillinstoß abbekommt oder, wenn er sich über Leber und Nieren hermacht, obendrein noch eine Portion Östrogene mitfuttert. Was also tun? Noch mehr Gesetze, obwohl es schon heute an Kontrollmöglichkeiten fehlt? Und sonst? Wenn eine Abkehr von der Massentierhaltung für die Völker der westlichen Welt wohl auch nicht den direkten Hunger bedeuten würde, so hätte sie doch eine wahre Preisexplosion zur Folge. Betroffen wären davon in erster Linie die sozial schwachen Bevölkerungsschichten. Ein anderer Ausweg als beim Essen auch dies und jenes, was dem Menschen weniger bekömmlich ist, mitzuschlucken, bietet sich offenbar vorerst nicht an. Bevor wir jetzt weitergehen, eine kurze Musik. Thank you. Auf einen besonderen Gesichtspunkt der Massentierhaltung sind wir bisher noch nicht eingegangen, der in der Öffentlichkeit heiß diskutiert und leidenschaftlich bekämpft wird, die Tierquälerei. Sie gehört nicht direkt zu unserem Thema, muss aber der Vollständigkeit halber mit erwähnt werden. Der Konkurrenzkampf in dieser Branche ist erbittert. Deshalb gilt die Parole, nur keinen Raum vergeuden, kein Kilo verschenken. Beispiel Hähnchenhaltung. Sie sitzen 7 Wochen, etwa 12 Tiere je Quadratmeter in großen Hallen. Damit sie recht viel Nahrung aufnehmen, brennt Tag und Nacht das Licht, sodass die Tiere niemals zur Ruhe kommen. 7, höchstens 8 Wochen dauert es, bis die Hähnchen ihr Schlachtgewicht erreicht haben, 1500 Gramm. Geschlachtet wird dann am Fließband, alle 2 Sekunden ein Hähnchen. Die Nachfrage ist gewaltig. Ein ebenso qualvolles Dasein erleiden die Millionen Legehennen in ihren meist grauenhaft engen Käfigen. Doch obwohl inzwischen schon Oberlandesgerichte festgestellt haben, dass diese Form der Haltung den objektiven Tatbestand der Tierquälerei erfüllt, wird sich kaum etwas ändern. Denn die Käfighaltung ist amtlich genehmigt. Immerhin werden mehr und mehr Bedenken laut. Beispiel Schweiz. Nun kann es auch passieren, dass die Getreidepreise oder auch Fischmehlpreise durch die Verknappung weiter ansteigen. Und eine solche Entwicklung ist heute bereits abzusehen. Dann allerdings wird das Geflügel, das in der Massenzucht mit importierten Futtermitteln herangezogen wird, auch für uns nicht mehr billig sein. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so abwegig, sich wieder einmal darauf zu besinnen, wie man Tiere halten kann, die so weitgehend wie möglich mit hier anfallenden oder produzierten Futtermitteln versorgt werden können. Freilandhühner ernähren sich zum Teil selbst, können sogar mit Nahrungsmittelresten versorgt werden, die heute einfach in den Abfalleimer geworfen werden. Was hier über die Hühnerhaltung gesagt wird, lässt sich auf die gesamte Nutztierhaltung übertragen. Die Konzentration der Landwirtschaft auf immer mehr Fleischfabriken und die daraus folgende wachsende Abhängigkeit von Futterimporten steckt voller Gefahren. Und damit ist schließlich auch die zentrale Frage angesprochen, die es im Zusammenhang mit der Massentierhaltung zu stellen gilt. Sie lautet: Stimmt es denn wirklich, dass die Massentierhaltung sozusagen das Ei des Kolumbus ist? Dass man damit das Gespenst des Hungers besiegen kann, indem man auf engstem Raum Unmengen an wertvoller Nahrung produziert? In den Industrieländern scheint dies keine Frage. Ja, doch. Ja? 3-mal darfst du raten. Gerd? Aha. Gerd, wo steckst du? Gerade habe ich an dich gedacht. Lüg nicht. Du, ich bin hier. Du bist hier? Hm, nur auf der Durchreise. Immerhin, wenn es dir recht ist, könnte ich ja mal auf den Sprung bei dir vorbeikommen. Fein. Vorausgesetzt, du lädst mich zum Essen ein. Dann lass mich mal überlegen. Wonach steht denn dein Sinn? Fisch, das geht schnell. Bloß nicht. Na, dann vielleicht. Du, ich weiß, Spaghetti alla Napolitana. Willst du mich vergiften? Aber wenn es doch schnell gehen soll. Ich könnte dir, ich weiß, das ist fantasielos, ich könnte dir ein paar Eier in die Pfanne hauen und dazu vielleicht... Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Oder ein Risotto. Ich habe da gerade einen ausgezeichneten Reis. Macht auch nicht dick. Liebling. Nicht? Lass mich mal überlegen. Wie spät haben wir es überhaupt? Wie spät? 6:20. Du, ich weiß. Ich lauf mal noch rasch zum Metzger rüber und hole ein paar Steaks, ja? Du bist ein Engel. Also bis gleich. Tschüss. Liebe geht durch den Magen. Oder auch, aus der neuen Welt kommend hat eine neue Art von Religion die westeuropäischen Industriestaaten ergriffen. Und das sind ihre Glaubenssätze. Esst mehr Fleisch. Fleisch, die konzentrierte Nahrung. Fleisch, das Beste, was Sie sich antun können. Strotzend vor Kraft durch Fleisch im Saft. Wie anderswo Reis, Hirse oder Mais, so wurde in den Ländern des üppigen Wohlstands mehr und mehr das Fleisch zu einem Grundnahrungsmittel. Steakhäuser in der Bundesrepublik gehören zu den bestbesuchten Lokalen. Der Steak-Mythos geht um. Aus einem Amerika-Report. Steaks und Hamburger, mit Käse und Salat garniert, auch Cheeseburger genannt, und als Sandwich oder Steakburger auf jeder Speisekarte zu finden, sind Amerikas Nationalgerichte. In Tausenden von Schnellimbissständen, die das Land überziehen, McDonald's und Burger King, White Towers und Red Barn, werden die Amerikaner täglich abgefüttert mit gehacktem und Roastbeef, zwischen 2 Hälften eines Brötchens geklemmt. Die Anhänger der Steak-Religion erklären: Gute Ernährung? Das ist auf jeden Fall viel Fleisch. Fragen muss man sich allerdings, ob nicht mit einer solchen Einstellung an jenem Ast gesägt wird, auf dem die ganze Menschheit sitzt, der landwirtschaftlichen Produktion. Seit langem warnen Wissenschaftler: In einer Zeit, in der die Welt hungriger ist als je zuvor, sind wir gefangen in einem System, das Verschwendung nach Regeln festlegte. Eine systematische Verschwendung, die so fest verankert ist in unserer Landwirtschafts- und Ernährungslehre, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen. Allmählich spricht es sich herum. Auf dem Umweg über den Tiermagen werden Unmengen wertvollen Getreides verschwendet. In den Vereinigten Staaten wurde diese Verschwendung unlängst aufgeschlüsselt. Über die Hälfte der amerikanischen Getreideernte wird ans Vieh verfüttert. Ein Rind setzt 2 Pfund Protein im Futter zu 1 Pfund Protein im Fleisch um. Der Kot der Viehherden enthält nach Schätzungen des US-Landwirtschaftsministeriums so viel Protein wie die gesamte US-Sojabohnenernte, wird jedoch kaum als natürlicher Dünger weiterverwendet. Farmer verfüttern an ihr Vieh so viel Getreide und Mais, wie die Bevölkerung von China und Indien zusammengefasst pro Jahr konsumiert. Der Durchschnittsamerikaner isst in Form von Steaks und Hamburgern doppelt so viel Protein, wie sein Körper verarbeiten kann. Die kritischen Wissenschaftler ziehen die Bilanz. Wir, die Reichen dieser Welt, schaffen Nahrungsmangel, indem wir die landwirtschaftliche Produktivität der Erde am meisten belasten. Diese gigantische Verschwendung erstreckt sich übrigens auch auf einen Bereich, der für den Laien mit der Landwirtschaft kaum etwas zu tun hat, nämlich die Energie. Tatsache aber ist, dass unsere hochspezialisierte und übertechnisierte Landwirtschaft längst mehr Energie in Form von Erdöl verbraucht, als sie in Form von Lebensmitteln erzeugt. Über dieses Missverhältnis schrieb vor Jahren schon Herbert Gruhl: Während beim Weizen mit einer künstlichen Kalorie 2,2 Nahrungskalorien zu erzielen sind, bei der Kartoffel noch das Verhältnis 1:1 erzielt werden kann, werden bei der Milch nur noch 0,3, bei Eiern nur noch 0,16 und bei Fleisch 0,1 bis 0,2 Nahrungskalorien durch den Einsatz einer Energiekalorie erzielt. Das heißt, dass aus der gleichen landwirtschaftlichen Fläche sich umso weniger Menschen ernähren lassen, je stärker diese Milch, Fleisch und Eier bevorzugen, statt die Feldfrüchte direkt zu verzehren. Mit anderen Worten, wenn wir statt Brot und Kartoffeln tierische Produkte wie Fleisch oder Eier verzehren, gehen bis zu 90% der Nährwerte verloren. Und dies ist keineswegs nur eine theoretische Zahlenspielerei. Es gibt dafür sogar einen handfesten Beweis. Ein Schulfunkhörer machte uns unlängst darauf aufmerksam. Ich darf Sie auf das Jahr 1917 verweisen. Damals, im berüchtigten Steckrübenwinter, hungerte ganz Deutschland. Auch unser Nachbarstaat Dänemark war vom Hunger bedroht. Ja, die Pro-Kopf-Vorräte an Getreide und Kartoffeln waren dort noch sehr viel geringer als bei uns. Aber Deutschland hungerte, Dänemark nicht. Der Grund war, dass die dänische Regierung dem Rat eines Landwirtschaftsexperten folgte und eine drastische Verringerung des Viehbestandes durchsetzte. So wurde die Not gebannt, indem die Fleischerzeugung auf ein Minimum begrenzt wurde. Das eingesparte Getreide stand der Bevölkerung zur Verfügung. Heute hungert ein Viertel der Menschheit. Für uns, die Satten, ist das tägliche Steak, Schnitzel oder Eisbein fast eine Selbstverständlichkeit. Man sollte einmal über diese Zusammenhänge nachdenken. Unser täglich Fleisch. In dieser Sendung der Reihe Heimat und Welt ging es um den Zusammenhang zwischen Massentierhaltung und Nahrungsreserven.